Surfen mal auf der Website www.ebow.com finden sich im Gästebuch Einträge von begeisterten Gitarristen, die den Ebow für sich entdeckt haben. Darunter auch so bekannte Gestalten wie Billy Corgan von den Smashing Pumpkins und Noel Gallagher, Gitarrist von Oasis, der besonders auf der letzten CD Standing on the Shoulders of Giants richtige Klangwelle mit dem Ebow errichtet hat. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Oasis von der besagten CD mit Gas Panic. Das war es auch schon fast im Soundcheck, in dem es heute um die singende Gitarre Sounds mit dem Ebow ging. Mein Name ist Thomas Elber und ich sage jetzt schon mal Tschüss.